Aufgabe 7a. Ah, Herr Özgür, schön, dass Sie da sind. Setzen Sie sich doch. Ich bin hier die Personalleiterin. So, Sie möchten bei uns ein 3-Monats-Praktikum absolvieren. Das ist schön, aber mich interessiert, warum eigentlich? Aus Ihrer Bewerbung konnte ich ersehen, dass Sie Erfahrungen im Bekleidungsbereich, aber auch in der Kleingastronomie haben. Was zieht Sie zu den Immobilien? Zuerst noch einmal herzlichen Dank für Ihre Einladung. Also, meine Gründe. Sehen Sie, nach meiner Ausbildung hatte ich die Chance, erste Berufserfahrungen in einer kleinen Firma zu sammeln. Und die habe ich dann auch wahrgenommen. Man könnte sagen, als Buchhalter ist es doch egal, wo man arbeitet. Natürlich konnte ich meine Kenntnisse anwenden und vertiefen. Aber in einem Familienbetrieb sitzen Sie ja nicht nur in Ihrem Büro, sondern Sie bekommen alle Betriebsabläufe täglich mit. Da habe ich viel über Kleidung gelernt. Und, naja, ich habe dabei auch herausgefunden, dass mich dieses Thema nicht so sehr interessiert. Hätte ich unsere Produkte spannender gefunden, hätte ich vielleicht mehr Freude an der Arbeit gehabt. Ich verstehe. Und in der Gastronomie? Da war es ähnlich. Ich war neu in Deutschland und brauchte Arbeit. Deswegen habe ich den Job angenommen. Aber die Abrechnungen und die Steuererklärung haben mich recht schnell gelangweilt. Und die weiteren Tätigkeiten dort? Ich bin halt nicht so kreativ beim Erfinden neuer Salate. Aber ich habe dabei gelernt, dass ich den Kontakt mit den Gästen sehr mag und hier auch eine meiner Stärken liegt. Darum finde ich die Arbeit Ihrer Firma interessant. Sie haben täglich Kontakt zu Kunden, Handwerkern und den Aufsichtsbehörden. Warum Hausverwaltung? Ich glaube, meine erworbenen Kenntnisse kann ich bei Ihnen anwenden. Dann, wie gesagt, der Kontakt zu Menschen. Die sind so individuell wie Ihre Häuser und Wohnungen. Es gibt also ständig neue Herausforderungen. Deswegen interessiert mich dieser Bereich. Außerdem sagte man mir in der Weiterbildungsberatung, dass er gute Perspektiven bietet. Wegen der niedrigen Zinsen legen die Leute ihr Geld, wenn sie welches haben, verstärkt in Immobilien an. Und Experten vermuten, dass sich das so schnell nicht ändert. Aus diesen Gründen sehe ich hier eine berufliche Zukunft für mich. Das klingt, als ob Sie sich wirklich Gedanken über Ihre weitere Entwicklungsmöglichkeiten gemacht hätten. Das finde ich sehr erfreulich. Wir wollten natürlich nicht nur nett mit Ihnen Kaffee trinken. Ihre Bewerbung hat uns sofort motiviert, Sie kennenzulernen. Also, Ihre fachliche Eignung nach Ihren Unterlagen passt gut zu unserem Bedarf. Ihr bisheriger Werdegang zeigt, dass Sie tatkräftig und flexibel sind. Sie suchen selbst Wege, statt auf dem Sofa zu warten, dass etwas für Sie getan wird. Und Ihr Bekleidungsgeschäft hätte Sie sicher nicht 3 Jahre behalten, wenn Sie nur Fehler gemacht hätten. Und neben diesen Qualitäten ist auch Ihr Migrationshintergrund für uns interessant. Nicht nur wegen unserer Kunden und Partner, von denen viele auch aus ihrer Heimat kommen, sondern ich denke auch an unsere Mitarbeiter, für die jemand mit ihren Fähigkeiten eine Motivation sein könnte. So, jetzt habe ich Sie aber genug gelobt. Ich zeige Ihnen erstmal unsere Büros.